promise it, which is, what can we not yet for Jesus? Heute machen wir weiter mit unserer Botschaft. Was können wir nicht für Christus zurücklassen? On va continuer avec le message sur qu'est-ce qu'on peut pas laisser pour Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Christ's kingdom is not about dancing. Im Königreich von Christus geht es nicht darum, nicht zu sündigen. Et au royaume des cieux, il s'agit pas de ne pas pécher. It is about believing Christ. Es geht darum, Christus zu glauben. Mais il s'agit de croire Jésus-Christ. It is not about I don't want to make mistakes. Es geht nicht darum, keine Fehler zu machen. Il s'agit pas aussi que tu ne veux pas faire des fautes. It is about believing Christ Jesus. Es geht darum, Christus Jesus zu glauben. Mais il s'agit de croire Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. Believing Christ Jesus have been from the beginning. Christus Jesus von Anfang an zu glauben. It has been from the beginning. Genesis. Schon von Anfang an ist es auch so gewesen, also schon von 1. Mose aus. Donc l'importance de croire Jésus-Christ a commencé depuis le livre des Genèse. You know, the Lord told Adam, don't eat the fruit. Believe me. If not, you will be killed. Amen. Der Herr hat zum Adam gesagt, iss nicht die Frucht, sondern glaube mir, denn wenn nicht, dann wirst du sterben. Et même Dieu a dit à Adam, ne mange pas les fruits parce que si tu les manges, tu vas mourir. Actually, the sin was not he ate the fruit. The sin was he did not believe God. Yes. Und die Sünde war nicht, dass die Frucht gegessen hat, sondern die Sünde war, dass Gott nicht geglaubt hat. Et le péché n'était pas qu'il avait mangé le fruit, mais le péché était qu'il n'avait pas cru la parole de Dieu. And that's why today your sin is not about you lie, you steal. Your sin is about you did not trust Christ. Deswegen geht es bei der Sünde nicht darum, dass du gestohlen hast oder gelogen hast, sondern es geht darum, dass du Christus nicht vertraut hast und nicht geglaubt hast. Et quand on parle du péché, il ne s'agit pas que tu as menti ou bien que tu as volé, mais il s'agit du fait que tu n'as pas cru et puis fait confiance en Jésus-Christ. If you look at David, when David slept with Bathsheba and killed the husband, Uriah, the Lord said, if you have needed more, why did you not come to me? More wives. The problem, the sin was not he slept with Bathsheba. Or he killed Uriah. His sin was he despised God. He did not go to God. Und wir sehen das auch am Beispiel von David, als mit der Bathsheba geschlafen hat und ihren Mann getötet hat, bestand nicht die Sünde darin, dass dieses Vergehen gemacht hat, sondern es bestand darin, dass Gott nicht geglaubt hat, denn hat zu ihm gesagt, dass wenn es dir an den Frauen zu wenige sind, die du gerade aktuell hast, hätte ich dir mehr geben können, aber hat diese Aussage von Gott nicht geglaubt. Et même dans l'histoire de David et Bathsheba, on pouvait voir que le péché n'était pas qu'il avait dormi avec Bathsheba, mais le péché était qu'il n'avait pas cru en Dieu. Parce que quand David a fait la fornication, Dieu a même dit, pourquoi tu ne m'as pas demandé d'avoir beaucoup de femmes, parce que je pouvais même te donner de plus. The Lord is our provider. Der Herr ist unser Versorger. Et le Seigneur est notre fournisseur. He had, you know, he said it in that very place with David that I have been your provider. Und auch zu David hat gesagt, remember, ich bin dein Versorger. Et puis il a dit même à David que je suis ton fournisseur. I'm the one that have been giving you everything. Ich bin derjenige, der dir alles gegeben hat. Moi, je suis la personne qui t'a tout donné. Though I don't even desire them for you, but because I know that you are hungry of them, I have given them to you. Auch wenn ich mir diese Dinge für dich nicht wünsche, aber ich weiß, dass du nach diesen Dingen durstest und diese Dinge möchtest und deswegen gebe ich sie dir. Bien que je ne désire pas ces choses-là pour toi, je te l'ai toujours donné parce que je sais que tu as faim de ces choses. He is a jealous God. Est un eifersüchtiger Gott. Il est un Dieu jaloux. He does not want us to do things, anything without him. Möchte nicht, dass wir Dinge ohne ihn tun. Il ne veut pas qu'on fasse des choses sans lui. Praise the Lord. Alleluia. It was not about Uriah is dead or the sleeping with Bathsheba. It was about doing something without him. Es ging nicht darum, dass Uriah tot war oder dass mit Bathsheba geschlafen hatte, sondern es ging darum, dass David eine Sache getan hat, ohne Christus zu involvieren. Et il s'agissait pas que David a dormi avec Bathsheba ou bien parce que Uri était mort, mais c'était parce qu'il a fait quelque chose sans Dieu. Praise the Lord. Amen. Please go to 1 John 5. Lisez Esther Johannes 2. On va lire 1 Jean 5. First John 5, verse 17. Esther Johannes 5, verse 17. 1 Jean 5, verset 17. Praise the Lord. Hallelujah. You see what he calls sin here. What the Bible calls sin here. Wir sehen das, was die Bibel Sünde nennt. Et on peut voir ce que la Bible appelle le péché. Amen. All unrighteousness is sin. Righteousness means not believing Christ. Die Ungerechtigkeit. Righteousness means believing Christ. Unrighteousness means not believing Christ. Amen. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde und die Ungerechtigkeit, die hier gemeint ist, dass man Christus nicht glaubt. Là, écrit dans verset 17, toute iniquité est un péché, puis l'iniquité, c'est de ne pas croire Jésus-Christ. You know, religion, we see unrighteousness as you're stealing, you're lying, you know, doing something wrong. Amen. Things that we are doing that are wrong. But according to Christ, Abraham believed God. It was imputed unto him as righteousness. Mm-hmm. Righteousness is believing Christ. Amen. And unrighteousness means you are not believing Christ. Mm-hmm. And not about your lying and your stealing. Mm-hmm. Und für die Religion wäre die Ungerechtigkeit beispielsweise das Stehlen oder das Lügen. Aber in Christus ist die Ungerechtigkeit, dass man Christus nicht glaubt. Denn bei Abraham sehen wir auch, dass er dem Herrn geglaubt hat und das wurde ihm als gerecht zugesprochen. An Christus zu glauben ist die Gerechtigkeit und Christus nicht zu glauben ist die Ungerechtigkeit. Et si les gens religieux lisent par exemple verset 17, on parle de d'iniquité, ils pensent toujours que oui, des mauvaises œuvres comme de voler, de mentir, mais le problème est toujours que l'iniquité est de ne pas croire Jésus-Christ, parce que même la Bible a dit qu'Abraham a cru en Dieu, puis c'était la justice pour lui. Donc la justice, c'est de croire Jésus-Christ, et puis l'iniquité, c'est l'incroyance. Praise the Lord. Then the big part of it is said, and there is a sin, not unto death. It is true, there's a sin not unto death. Mm-hmm. Amen. Aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Das stimmt, es gibt Sünde, die nicht zum Tod führt. Et dans verset 17, on aussi écrit que il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. What Christ called it. Das, was Christus den Tod nennt. À ce que le Christ appelle la mort. Your sin, your lying does not lead you to death. Dein Lügen wird dich nicht zum Tode führen. Your lying, your stealing does not lead you unto death. Et que tu mens, what Christ called it. Ou bien que tu mens, que tu voles, ça ne signifie pas que tu vas mourir selon la mort du Christ. Amen. Amen. What Christ called it. That you do not believe on him is what leads you to death. And that is why on that day when you get when you are before him, he's not going to ask you about your lying, your stealing. He's going to ask you, what did you do with me? You believe me, do you trust me, do you depend on me? Was I everything for you? Amen. Das, was Christus Tod nennt, ist die Tatsache, dass man ihm nicht geglaubt hat. Deswegen wird Christus dich auch nicht fragen, wenn du vor ihm stehst, ob du gelogen hast oder ob du gestohlen hast oder wie oft du gelogen hast oder wie oft du gestohlen hast, sondern es geht darum, ob du ihm glaubst oder nicht. Donc ça signifie aussi que si tu es un jour devant Jésus-Christ, il ne va pas te demander si tu as volé, si tu as menti ou si tu as fait la fornication, mais il va te demander est-ce que tu m'as fait confiance, est-ce que tu as cru en moi, est-ce que j'ai été tout pour toi, et c'est ça la question qu'il va te demander. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Remember that Adam died, but he was still here on earth. Erinnert euch daran, dass Adam tot war, aber immer noch auf der Erde gewandelt ist. Rappelez-vous que Adam était mort, mais il marchait toujours sur la terre. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 18 says, we know that whosoever is born of God sinneth not. It is true. Amen. You sin, but you are not a sinner. In Vers 18 steht, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Und das stimmt. Du sündigst, aber du bist kein Sünder. Dans verset 18, on a écrit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Donc ça signifie, c'est vrai, tu n'es pas un, tu pêches, mais tu n'es pas un pêcheur. Praise the Lord. Hallelujah. You are not a sinner because somebody paid the price. Amen. You are set it. Du bist kein Sünder mehr und wirst auch nicht mal als Sünder gesehen, weil jemand den Preis für dich bezahlt hat und du diesen Preis angenommen hast. Et tu n'es plus un pécheur parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix puis toi tu as accepté cette le fait qu'on a payé pour toi. He died for the whole world. Er ist für die ganze Welt gestorben. Yeah. Il est mort pour le monde entier. He paid the price of sin of the whole world. Er hat den Preis der Sünde für die ganze Welt gezahlt. Et il a payé le prix du péché pour tout le monde. People are going to hell in spite of their sin being paid for. Und Leute werden in die Hölle gehen, ungeachtet dessen, dass ihre Sünden bereits bezahlt worden sind. Et les gens vont aller en enfer bien que leurs péchés sont payés. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to Romans 14. Wir lesen Römer 14. Roman 14. Amen. Amen. Romans 14, verse 23. Römer 14, Vers 33. Romans 14, verset 23. Vers 23. Verset 14, the verset 23. Verse of Romans 14. Mm-hmm. Amen. Amen. He said, and he that doubted is dumb if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. Whatever is not of Christ is sin. Alles was nicht von Christus ist, ist Sünde. Et tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ, c'est le péché. Yeah, but whatever is of Christ is what not of Christ. Christ is our faith. Christ is our faith. If you go to Galatians, and connect the two. Galatians 3:25. Wir leben Galater 3 und sehen, dass Christus unser Glaube ist. On peut, on va lire dans Galater 3 que le Christ est notre foi. Praise the Lord. Hallelujah. Galatians 3, verse 25. Galater 3. Talks about before faith. Yeah, then after faith. Amen. He said, but after that faith is come. Galater 3, verset 25. Galater 3, Vers 25. You see something there. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. Before Christ, we were under law, all of us. Law was our master that controlled us. Amen. Bevor Christus kam, standen wir alle unter dem Gesetz. Et avant que le Christ vienne, on était toujours sous la loi. But after faith, since the coming of faith, we are no longer under the schoolmaster. The schoolmaster, our master now is our faith, which is Christ Jesus. Mm-hmm. Wir lesen hier, nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Und unser Glaube ist Christus Jesus. Mm-hmm. Dans verset 25, on a écrit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc ça signifie que depuis le... Depuis que le Christ est venu, c'est le Christ qui est maintenant notre maître. And verse 23, if you look at it, let us read it. It says, for you are all the children of God by faith in Christ Jesus. Faith means Christ. Vers 26, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Glaube heißt Christus. Dans verset 26, on a écrit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc la foi est Jésus-Christ. Please go back to Romans 14, verse 23. Wir gehen zurück zu Römer 14. On rentre maintenant à Romains 14. He said, and he that doubted is done if he eats, because he eateth not of faith. Romains 14, verset 23. Everything must be Christ. Alles muss Christus sein. Tout doit être le Christ. Amen. Whatever you, even you're eating, you're drinking, whatever you do, you see Christ in all. Selbst was du isst und was du trinkst, du musst Christus darin sehen. Et même si tu manges ou bien tu bois, tu dois toujours voir Jésus-Christ dans ça. He said, for whatsoever is not of faith is sin. Anything outside Christ is sin. Alles außerhalb von Christus ist Sünde. Et tout en dehors du Christ est un péché. And that's why we are not sinners. Because whatever we do, we are all under Christ. Und deswegen sind wir auch keine Sünder, weil wir alles, was wir tun, unter Christus geschieht. Et c'est ça pourquoi nous ne sommes plus des pécheurs, parce que tout ce qu'on fait, c'est sous le Christ. Praise the Lord. Amen. Again, Christ's kingdom is not about don't see. It is about believe Christ. Amen. Im Königreich von Christus geht es nicht darum, nicht zu sündigen, sondern es geht um Christus allein. Et au royaume de Dieu, il ne s'agit pas de ne pas pécher, mais il s'agit seulement de Jésus-Christ. Amen. And that's how you also purge your conscience. Amen. You remember the payment. That's how your conscience is clean. Because your conscience is going to condemn you. If you do not remember the payment, once you remember the payment, and your focus is on what he did for you, your conscience will be clean. Und so reinigst du auch dein Gewissen, weil dein Gewissen versuchen wird, dich zu verurteilen. Aber indem du dich an das fertige Werk von Christus erinnerst, so reinigst du dein Gewissen. Et tu soignes ton conscience, ta conscience, quand tu considères l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, parce que c'est comme ça, tu ne vas pas te condamner toi-même. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We wanted us to go to Hebrews 9, but it will take us to another direction. Let's go further. Praise the Lord. Hallelujah. Our focus should not be we don't want to sin. Unser Fokus sollte nicht darin bestehen, dass wir nicht sündigen wollen. Et notre concentration doit pas être qu'on ne veut pas pécher. Our focus should be believing Christ. Unser Fokus sollte darin bestehen, dass wir Christus allein glauben. We must believe Christ. Wir müssen Christus glauben. Mais notre concentration doit être qu'on doit croire Jésus-Christ. We must remember Christ. Und wir müssen uns an Christus erinnern. On doit se rappeler à Jésus-Christ. We must meditate on him always. Und wir müssen ständig an Christus meditieren. Et on doit toujours méditer sur Jésus-Christ. Even Joshua once said, meditate in Christ both day and night. That is how you have victory. Auch in Joshua 1 steht, dass wir über sein Wort nachsinnen sollen, Tag und Nacht, und dadurch erreichen wir Erfolg und haben wir Sieg. Et même dans Jésus a écrit que rappelle-toi la parole de Dieu jour et nuit, c'est comme ça que tu as la victoire. Amen. Amen. It's not meditating on Moses, but meditating on the word of Christ. Und es geht nicht darum, um Mose oder um die Gesetze zu meditieren, sondern um Christus allein, auf Christus allein zu meditieren. Et il s'agit pas de se concentrer sur la loi de Moïse, mais de se concentrer sur la vérité. We know that Moses' words, they are coming from God. Und wir wissen, dass die Worte von Mose ebenfalls von Gott stammen. Et on sait que la loi de Moïse vient aussi de Dieu. And Jesus, his own word is also from his father. Und die Worte von Christus sind ebenfalls von seinem Vater. Et même les paroles du Christ viennent aussi du Père. You can see two ways from heaven, but one is salvation, the other one is death. Es sind zwei Worte vom Himmel, aber das eine bringt Errettung und das andere bringt den Tod. Et ce sont deux paroles, mais deux lois de Dieu. L'autre est donne la vie, l'autre donne la mort. Remember what Jesus said in John 6. He said, Moses gave you food from heaven, but you will still die. But my, if you eat me, you will not die. Amen. I am different. Amen. Christ is so different. Amen. Erinnert euch an die Worte von Jesus in Johannes 6, wo er gesagt hat, Mose hat Brot vom Himmel fallen lassen, aber dieses, wenn ihr dieses Brot isst, dann sterbt ihr. Aber ich bin sozusagen das ewige Brot und wenn ihr mich aufnimmt, dann werdet ihr nicht sterben, sondern habt ewiges Leben. Dans Jean 6, Jésus-Christ a dit que le peuple Israël a mangé le pain de Moïse. Mais si les gens, et puis si tu les manges, tu vas mourir, mais si tu manges le pain de Jésus-Christ, c'est là où tu vas vivre. Moses gave you food from heaven. But this food was not Moses. Amen. Mm-hmm. But you know who I am. I'm giving you food from heaven, and this food is me. Mm-hmm. Er hat gesagt, Moses gab euch Nahrung aus dem Himmelreich, aber diese Nahrung war nicht Mose selbst. Mm-hmm. Aber ich gebe euch Nahrung aus dem Himmelreich, die ich selber bin. Ich bin diese Nahrung, ich bin diese ewigliche Nahrung. Ja. Et Jésus-Christ dit, Moïse vous a donné la nourriture des cieux, mais moi je vous donne aussi la nourriture des cieux, puis cette nourriture, ce pain, c'est moi. Donc il y a une différence. He said, I am the only food that you will eat, that you will not die. Er sagt, ich bin die einzige Nahrung, die ihr zu euch nehmen werdet und nicht sterben werdet, und ewiglich leben werdet. Et Jésus-Christ dit que moi je suis la seule nourriture que vous pouvez manger sans mourir. Praise the Lord. Amen. Amen. We must believe Christ, please. Wir müssen Christus glauben. On doit croire le Christ. If you believe Christ, you will not sin. Wenn du Christus glaubst, wirst du auch nicht sündigen. Et si tu crois le Christ, tu ne vas pas pécher. If light is on, there will be no darkness. Denn wenn das Licht an ist, dann gibt es keinen Raum für die Dunkelheit. Parce que si tu la lumière est allumée, il n'y a pas aussi le ténèbre. Amen. Amen. If it means if you believe Christ, you are not a sinner. Whatever you do. Ah, das bedeutet, dass du Christus gleichzeitig auch glaubst, dass du kein Sünder bist in allem, was du tust. Et ça signifie aussi que en tout ce que tu fais, tu n'es pas un pécheur parce que tu considères le Christ et tu crois le Christ. Praise the Lord. Amen. You don't need to be clean before coming to Christ. Du musst vorher nicht gereinigt sein, bevor du zu Christus kommst. Et tu n'as pas besoin de te soigner toi-même ou bien oui d'être propre avant de venir à Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. So, tu n'as pas besoin d'être pur avant de venir à Jésus-Christ. Amen. Amen. He's not looking for somebody that is clean to clean. Denn sucht nicht nach Menschen, die rein sind, sie nochmals zu reinigen. Il ne cherche pas les gens qui sont purs pour les purifier encore. Amen. That's why we are all qualified to come to him. Deshalb sind wir alle qualifiziert, zu ihm zu kommen. Et c'est ça pourquoi nous sommes qualifiés de venir à Jésus-Christ. Amen. In John 13, let us go to John 13. Wir lesen Johannes 13. Jean 13. John 13, from 5 to 10. Johannes 13, Vers 5 bis 10. Jean 13, verset 5 à 10. He said, after that he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel. Wherewith he was gilded. Verse 6. Then cometh he to Simon Peter. And Peter said unto him, Lord, dost thou wash my feet? Praise the Lord. Amen. We are to beware of the good of this world. Wir sollten uns in Acht nehmen vor dem Guten dieser Welt. On doit faire attention du bien de ce monde. Beware of what religion calls good. Nehmt euch in Acht vor dem, was die Religion gut nennt. Faites attention de ce que la religion appelle bien. Amen. Amen. No religion see elderly. They see the age. They see, you know, They see the flesh, but not the spirit. They walk by the flesh. Denn die Religion erachtet das Äußerliche, das Fleisch, und wandelt nach dem Fleisch. Sie sehen Ältere beispielsweise oder haben Respekt vor dem Älteren und respektieren Leute höheren Alters, und das ist alles fleischlich. Et la religion voit par exemple l'âge, l'extérieur et surtout la chair. Il marche vraiment selon la chair, mais nous on doit voir l'esprit. Verset 6 again, then cometh to to Simon Peter, and Peter said unto him, Lord, thou wash my feet. You are the master. You should not wash my feet. Are you getting it? Amen. Amen. Verse 7. Set. Jesus answered and said unto him, what I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 8. Peter said unto him, thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, if I wash thee not, thou hast no part with me. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 9. 9. Simon Peter said unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Then verse 10. This. Jesus said unto him, he that washed needed not save to wash his feet, but he clean every whit, and ye are clean, but not all. Woo. Praise the Lord. Hallelujah. You know, what Jesus is saying here is that if you are clean, you don't need to come to me. If you are already clean, you don't need to come to me. Das, was Jesus hier sagt, ist, dass wenn eine Person bereits rein ist, dann braucht die Person auch nicht zu ihm zu kommen. Donc ce que Jésus-Christ dit ici, que si tu es déjà pur, tu n'as pas besoin de venir vers Jésus-Christ. Amen. If you are clean, you don't need your foot to be washed. Amen. Wenn du bereits rein bist, dann brauchst du auch nicht, brauchen deine Füße auch nicht gereinigt zu werden. Et si tu es déjà pur, là, tes pieds n'ont pas besoin d'être purifiés encore. Amen. It may come to Christ as you are. Das heißt, komm zu Christus, so wie du bist. Donc ça signifie viens vers le Christ comme tu es. Amen. It means you don't need to be clean before coming to him. Und du musst nicht vorher rein sein, um zu ihm zu kommen. Et ça signifie tu n'as pas besoin d'être pur avant de venir à Jésus-Christ. Christ can go through anything. Christus kann to be there for you. Durch allen möglichen hindurchgehen und wirken, um für dich da zu sein. Jésus-Christ peut travailler à travers de tout pour être là pour toi. He went through Anima to be there for Balaam, Balak. Amen. Remember the story, Numbers 22 and 23. We will not go there at all because of time. Amen. In 4. Mose 22 sehen wir, dass er beispielsweise ein Tier benutzt hat, um in der Geschichte von Balaam und Balak. Et dans l'histoire de Balak et Balaam, dans Nombre, on peut voir qu'il a même utilisé des animaux pour parler à ses enfants. If you can go through raven to feed Elijah, is somebody getting it? So that's not the bird. No bird can come and feed you and bring your food. Amen. It was the Lord. Amen. He went through raven, a bird, to feed us. To be there for you. Und auch in der Geschichte von Elisa sehen wir, dass der Herr die Raben genutzt hat und durch die Raben Elisa versorgt hat. Et même dans l'histoire d'Élisée, on peut voir que Dieu a même travaillé à travers un corbeau pour nourrir Élisée. If he can go through animal, he can go through sinners. Und wenn der Herr Tiere nutzen kann, dann kann er auch durch Sünde arbeiten, um für dich da zu sein. Et si Dieu est capable de travailler à travers des animaux, là, il est même capable à travailler à travers des pécheurs. All this, we are not part of the message on Sunday, but this morning he woke me up with all this. Amen. So I want to give it to you before we go to the message. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Don't forbid what the Lord does not forbid. Verbiete nicht das, was der Herr nicht verbietet. N'interdit pas ce que Dieu n'interdit pas. Acts 10, please. Wir lesen Apostelgeschichte 10. Acte des Apôtres 10. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Don't forbid what he did not forbid. Verbiete nicht das, what he does not want you to forbid. Verbiete nicht das, was der Herr nicht möchte, dass du verbietest. N'interdit pas ce que Dieu ne veut pas que tu interdis. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. No, religion have taught us a lot of things, evil things, a lot. So there are so many. And even ourselves, our system, our experience have taught us a lot of evil things. Die Religion hat uns viele schlechte Dinge beigebracht und auch in dem System, die Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, all die Erfahrungen, die wir gemacht haben, haben uns auch viele schlechte und bösartige Dinge beigebracht. Et la religion nous a montré beaucoup de choses, même notre système jusqu'aujourd'hui, même la façon comment nous avons été éduqués, ça montre que nous avons vraiment été influencés par des mensonges de la religion. Acts from 9 to 16. Quickly read. Apostelgeschichte 10 ab 9. Acts 10, verset 9. Remember Peter to Cornelius. Remember the story. Mm-hmm. Das ist die Geschichte, wo Petrus Cornelius begegnen wird. Et c'est l'histoire où Paul rencontre rencontre Cornelius. Praise the Lord. Amen. He said, on the morrow, as they went on their journey and drew nigh unto the city, Peter went up upon the housetop to pray about the sixth hour, verse 10. And he became very hungry. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Can you remember what the lady said? If he's hungry, that witches and wizards, they are always tempting him at night. They bring food for him to eat before he sleeps. Amen. You know, here Peter was hungry. If you are hungry, you dream of food a lot. Before you sleep, if you are hungry. Wir sehen hier, dass Petrus hungrig war. Und wenn du beispielsweise mit hungrigem Magen schlafen gehst, dann ist die erste Sache, von der du träumen wirst, was zu essen. Dans verset 10, on peut voir que Pierre avait faim. Et puis si tu as faim, très souvent tu vas même commencer à rêver même, de nourriture. You know, when they bring the food, you eat. But this time, because it was not just a dream, it was revelation. Peter refused to eat because, read it, please. Und normalerweise ist es so, dass wenn du hungrig wirst und dir jemand was zu essen gibt, dass du die Sache dann auch isst. Aber im Fall von Petrus werden wir sehen, dass Petrus diese Sache, die ihm sozusagen gezeigt worden ist, dass es nicht angenommen hat, weil es nicht nur ein Traum war, sondern dass es eine Offenbarung war, die Petrus widerfahren ist. Et si on continue à lire, on peut voir que, donc, d'abord, maman a dit que si, par exemple, tu as faim, et puis on t'offre, à manger, là, tu vas l'accepter, puis tu vas manger, même si ceci, c'est un rêve. Mais ici, on peut voir que Pierre, il ne voulait pas manger, et puis, ce n'était pas seulement dans le rêve, mais aussi parce que c'était une révélation. The Lord was revealing himself to Peter, so that Peter would repent. Der Herr hat sich Petrus hier selbst offenbart, damit Petrus Buße tut. Et Dieu s'est révélé à Pierre pour que Pierre se répand. Amen. There are a lot of things we forbid before. But once you come to Christ, we don't forbid them. Es gibt viele Dinge, die wir uns selbst verbieten oder Dinge, die wir verbieten. Aber wenn es um Christus geht, dann verbieten wir die Dinge nicht. Il y a beaucoup de choses qu'on interdit, mais quand il s'agit de Christ, on n'a plus droit à l'interdire. Amen. Amen. You know, in the natural world, people are always running from witches and wizards. They run away from them. We don't run away because they are witches and wizards. We run away from people that hate Christ. Amen. That do not want anything to do with the truth. It's not about witches and wizards. Amen. In der natürlichen Welt flüchten die Menschen sehr oft vor Hexen und Magiern oder vor Homosexuellen, vor allem, was denen sozusagen widerstrebt. Aber wir flüchten nicht vor diesen Leuten, sondern wir flüchten vor den Leuten, die sich bewusst gegen Christus auflehnen und die Christus hassen. Vor diesen Leuten flüchten wir. Au monde naturel, on peut voir comment les gens fuient les magiciens, les sorciers, les sorcières, mais nous, on ne fuit pas les magiciens, mais les sorcières, mais on fuit les gens qui refusent à croire Jésus-Christ et qui détestent Jésus-Christ. Ce ne sont même pas les pédés ou bien, les sorciers. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 10, please. And he became very hungry. Verset 10. And would have eaten. But while they made ready, he fell into a trance. Praise the Lord. Amen. Peter fell into a trance. Amen. Amen. And saw heaven opened, and a certain vessel descending unto him, as it had been a great ship, knit at the four corners, and let down to the end. Verse 12. Wherein were all manner of four-footed beasts of the earth, and wild beasts, and crippled things, and fowls of the air. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 13. 13. And there came a voice to him, Rise, Peter, kill and eat. But Peter said, 14. Not so, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. You can see what they call unclean. Mm-hmm. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Verse 15. Verse 15. And the voice spake unto him again, the second time, What God hath cleaned, that call not thou common. Verse 16. This was done thrice, and the vessel was received up again into heaven. The Lord was going to send Peter to Cornelius. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. There are places he will send us to. And that you will say, no, no, no. In the flesh, it will be impossible. Mm-hmm. It's somebody getting it. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Und in dieser Geschichte, die wir gelesen haben, hat der Herr Petrus sozusagen darauf vorbereitet, ihn zu Cornelius zu schicken. Und es gibt auch Orte oder Menschen, zu denen der Herr uns schicken wird. Und wir vielleicht denken, nee, das geht nicht. Oder wir wollen da nicht hin. Oder das ist unmöglich. Donc, dans l'histoire ici entre Dieu et Pierre, on peut voir que la raison pour laquelle Dieu a envoyé Pierre à manger des choses qui sont naturellement impures, c'était parce qu'il voulait préparer Pierre d'aller à Cornelius. C'était un païen. Donc, ça montre si Dieu a quelque chose, il a un projet, on doit le faire confiance et pas refuser à cause des raisons religieuses. Praise the Lord. Amen. Please read this at home. Amen. Mm-hmm. This chapter 10 of Acts 10. Amen. Mm-hmm. This chapter as a whole. Please learn to read it. Bitte liest Apostelgeschichte 10 zu Hause. The Lord will speak for that to you. Amen. Mm-hmm. Act 10, c'est notre devoir pour la maison. On doit le lire pour que Dieu nous révèle des choses sur ça. Praise the Lord. Hallelujah. He said, don't forbid what the Lord does not forbid. Verbiete nicht das, was der Herr nicht verbietet. N'interdit pas ce que Dieu n'interdit pas. You better beware of what even you forbid. Nimm dich in Acht. What you forbid to eat. Nimm dich in Acht. What you forbid to move with. Amen. Let it be Christ alone. Mm-hmm. Nimm dich in Acht vor den Dingen, die du selbst verbietest, die Sachen, die man essen soll, die du verbietest zu essen oder die Menschen, die du verbietest zu treffen. Es sollte immer nur um Christus gehen und nicht um die Sachen, die man persönlich verbieten möchte. Oui, et tu dois faire attention avec les choses que tu refuses, mais les choses que tu interdis, comme par exemple les choses que tu manges, mais les gens que tu vois, ou que tu refuses avoir une relation. Donc, tu dois faire attention avec ça. You know, if you read it from one, you can see it that this, from one day after this chapter 10, you see that the Lord also spoke to Cornelius. He talked to both of them, Peter and Cornelius. And that's how the Lord always walk. He walk on both sides. Und wenn wir Apostelgeschichte 10 ab Vers 1 lesen, dann sehen wir, dass der Herr auch zu Cornelius bereits gesprochen hat. Das heißt, er hat sowohl zu Cornelius gesprochen, als auch zu Petrus, zu beiden Menschen, an beiden Leuten hat er sich adressiert und so arbeitet der Herr. Et si on lit Actes Apôtres à partir du verset 1, on peut voir que Dieu a informé Cornelius, mais là aussi informé Pierre. Donc Dieu, quand il fait quelque chose, il travaille toujours dans deux côtés. Amen. Ou bien avec les deux côtés. Remember when he spoke to Mary. He also went to Joseph and spoke to him. Mm-hmm. Erinnert euch als you see it? Maria. If two people are going to do something, the Lord is always involved. He speak to this and speak to this. Mm-hmm. Erinnert euch daran, als der Herr zu Maria gesprochen hat und der Engel sozusagen zu Maria kam, hat Josef sozusagen auch diese Botschaft erhalten. Das heißt, beide Parteien wurden adressiert und beide haben die Botschaft erhalten. Und so arbeitet der Herr. Er spricht sowohl zu der einen Partei als auch zu der anderen. Et avant que Marie, par exemple, soit enceinte, on peut voir comment l'ange a parlé aussi à, il a parlé à Marie, mais aussi à Joseph. Donc deux, disons deux personnes étaient informées. Praise the Lord. Hallelujah. If the Lord said, go and borrow, go and borrow. Wenn der Herr dir beispielsweise sagt, geh und leihe dir was aus, dann geh und leihe dir was aus. Et si, par exemple, Jésus-Christ te dit d'emprunter quelque chose, par exemple l'argent, là tu dois le faire. He is already speaking to you through the message. Denn er spricht bereits zu dir durch die Botschaft. Parce qu'il te parle déjà à travers du message. Amen. Amen. And the payment should never be a problem. Und wenn du dir beispielsweise... He said the payment should never be a problem. Und wenn du dir Geld ausleihst, dann sollte die Zahlung kein Problem darstellen. Das hat der Herr gesagt. Et si tu veux emprunter l'argent, là ça signifie que la façon comment tu vas faire retourner cet argent, ce n'est pas un problème. He said he is the one that borrowed and he is the one that pay back. Und er hat gesagt, and not you. Denn er hat gesagt, er ist derjenige, der sich dieses Geld ausleiht und auch er ist derjenige, der dieses Geld zurückzahlen wird und nicht du mit deiner eigenen Kraft. Parce qu'il a dit que c'est lui la personne qui emprunte, que c'est lui la personne qui paye cet argent et pas toi. Remember Exodus, where we read the other time, amen. He told them go and borrow. The paying back was the Lord, the borrowed was the Lord. Erinnert euch an die Passage, die wir gelesen haben in 2. Mose, wo wir auch darüber gelesen haben, dass die Leute sich was ausgeliehen haben. Und diese Ausleihe war Christus selbst und auch die Rückzahlung war Christus selbst. Et rappelez-vous, à Exode, on pouvait voir comment le peuple Israël a emprunté des choses, d'Égyptiens. Et puis c'était tout basé, puis guidé par le Christ. Et puis même la façon comment les choses ont été retournées, c'était toujours guidé par Dieu. You know, in that very place, those places we read the other time, you can see that their focus was not how are we going to pay back. They just obeyed the voice of the Lord. Und in diesen Passagen, die wir gelesen haben, haben wir auch festgestellt, dass der Fokus dieser Menschen nicht darauf bedacht war, dass sie sich Sorgen gemacht haben, wie sie das alles zurückzahlen sollen, sondern sie haben einfach nur Christus gehorcht und das getan, wozu er sie beauftragt hat. Et les gens qui ont emprunté des choses, eux, ils ont seulement obéi à la voix du Saint-Esprit, puis ils ne se sont pas fait des soucis sur comment faire retourner des choses. Praise the Lord. Hallelujah. And he also said that there are a lot of things that we have and don't even need. Look for the way to sell them. Und der Herr hat ebenfalls gesagt, dass es viele Dinge gibt, die wir Der Herr hat ebenfalls gesagt, dass es viele Dinge gibt, die wir besitzen, die wir aber überhaupt gar nicht brauchen und wir einen Weg finden sollten, diese Dinge zu verkaufen. Because of him. Für ihn zu verkaufen. Et l'Éternel a dit qu'on a même beaucoup de choses qu'on n'a même pas besoin, ça pour qu'on doit aussi le vendre à cause de lui. Amen. On va lire Actes apôtre 4. He wants to take the ministry to another level. Denn möchte die Gemeinde auf eine andere Ebene bringen. Et il veut amener cette église dans une autre position. He wants the whole world to hear his voice. Und möchte, dass die ganze Welt seine Stimme hört. Il veut que tout le monde entende sa voix. He said there are a lot of lies everywhere. Denn es gibt viele Lügen überall. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges partout. But people cannot hear his truth. Und die Menschen können seine Wahrheit nicht hören. Mais les gens ne peuvent pas écouter sa vérité. Praise the Lord. Alleluia. From verse 31, please. Amen. We are not selling anything to buy anything for just pleasure, but for Christ. Und wir verkaufen die Sachen nicht, damit wir uns Sachen kaufen können, worauf wir Lust haben, sondern wir verkaufen die Sachen für Christus. Et on ne vend pas des choses pour acheter des autres choses qu'on n'a pas besoin, mais on vend des choses pour le Christ. We quickly read from 31 to 37. Act 4. The book of Acts. Wir lesen Apostelgeschichte 4. From verse 31 to 37. To the Vers end. 31 bis 37. On va lire Acte 4, verset 31 jusqu'à la fin, 37. And where they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost. And they spake the word of God with boldness. 32. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common. Praise the Lord. Hallelujah. I wish churches can be like this today. Mm. Amen. Yeah, it's all about Christ the Lord. Mm. It would be so wonderful. Then in verse 33, mm-hmm. Amen. Verset 33. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus. And great grace was upon them all. Neither was there any among them that lacked. For as many as were possessed of lands or houses sold them. You see there? Mm-hmm. Amen. They sold them. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the Lord's system. He can bring money from heaven. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. But he wants you to trust him. Mm-hmm. How will you trust him if money just coming from heaven? Mm-hmm. Amen. He wants you to trust him. You know, when God, Jesus told that man, he said, go and sell everything, all, and give to the poor. Jesus does not need anything from this man. Mm. Amen. Mm. Everything here belongs to Christ. Then he said, I want you to depend on me. Mm. I want, because he saw it must be him alone. He wants to see your eyes on him. Mm. Is somebody getting it? Und wir wissen, dass alles auf dieser Erde Christus bereits gehört. Und rein theoretisch könnte er Geld hier regnen lassen. Und wir hätten Tausende und Millionen von Euro hier. Aber der Herr möchte dir vertrauen. Er möchte, dass wir ihn priorisieren, dass wir ihn an erster Stelle setzen. Und er möchte, dass wir ihn halt auch vertrauen mit unserem Geld und mit allem, was wir besitzen. Und du musst savoir que tout le monde appartient à Dieu, donc il n'y a rien ici sur terre qui n'appartient pas à Jésus-Christ. Et il a aussi le pouvoir de même de faire tomber de l'argent de cieux, mais ça, ce n'est pas son système parce qu'il veut qu'on lui fasse confiance. Parce que si on voit, par exemple, l'argent tomber du cieux, ça sera trop facile pour nous. Là, on n'a pas même pas besoin de lui croire. Et puis, il veut qu'on soit capable à faire confiance en Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. In Exodus, when he told them to go and borrow, he can bring money from the sky. Mm-hmm. Amen. Praise the Lord. Hmm. noch in 2. Mose, als er die Menschen beauftragt hat, sich was auszuleihen, hätte er auch da einfach Geld regnen lassen können. Et même dans Acte 4, on doit savoir que si Dieu avait vraiment besoin de l'argent, là, il pouvait le faire tomber dessus. Praise the Lord. He always wants us to trust him. Aber er möchte, dass wir, depend on him. Aber er möchte, dass wir ihm immer vertrauen und dass wir uns von ihm abhängig machen. Mais il veut qu'on lui fasse confiance puis qu'on dépense seulement de lui. And not depend on things. Und nicht uns auf Dinge verlassen. Et qu'on ne dépend pas des choses. He hates rivals. Denn er möchte keine Rivalität. Parce qu'il déteste les rivales. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 34 again. Neither was there any among them that lacked. For as many as were possessors of lands or houses sold them. Verset 34. And brought the prices of the things that were sold. You see there. Praise the Lord. Hallelujah. And laid them down at the apostles' feet. And distribution was made unto every man according as he had need. And Joseph, who by the apostle was surnamed Barnabas, which is being interpreted, a son of consolation, a levite and of the country of Cyprus, having land, sold it and brought the money. And laid it at the apostles' feet. Praise the Lord. Hallelujah. They sold their possession to be there for Christ. Sie haben ihre Besitztümer verkauft, um für Christus da zu sein. Ils ont vendu leur bien pour être là pour Jésus Christ. Amen. Amen. So that they can be there for Him. So dass sie für ihn da sein können. Praise the Lord. Hallelujah. You can see the desire of the Lord. How they were so hungry of him. Und wir sehen hier, wie hungrig diese Menschen nach Christus waren, dass sie bereitwillig alles verkauft haben für ihn. Et si on lit Actes des Apôtres 4, on peut voir comment les gens, ils avaient faim de Dieu, ils étaient même prêts à tout vendre. You know, when people have a problem in Nigeria, they sell their land, they sell houses, they sell things for things that even that is a profit nothing. Somebody getting it. That prophet, you know what? Those things that they sell them and they use them and for things that profit nothing. How much more for Christ's sake? Wenn Menschen in Nigeria beispielsweise in Geldnot sind oder vor Problemen stehen, dann sind sie ebenfalls bereit, alles zu verkaufen. Sie verkaufen ihre Häuser, sie verkaufen ihre Autos, all ihre Besitztümer zu verkaufen für Dinge, die allerdings vergänglich sind, für Probleme, die dann wiederkommen oder für eine Lösung, die nur temporär ist. Wie viel mehr sollten Kinder Gottes dann bereit sein, alles aufzugeben für Christus Jesus, der ewiglich ist? Amen. Par exemple, au Nigeria, si les gens ont des problèmes, ils sont, oui, ils vendent même leur maison, tout leur bien pour, oui, oui, pour que leurs problèmes soient résolus, mais tout est fait en vain. Et si tout ça, c'est les fonds pour des choses qui sont vanité, combien de plus les enfants de Dieu doivent tout faire pour Jésus-Christ? Praise the Lord. Alleluia. I can remember a family in Nigeria. I know a lot of them. They sold land, houses, so that their relation, their relative can travel abroad, and they were able to make it at last. They travel. After some years, let's say I don't even know how many years, just few years, that man came home. Where he went to, where he traveled to, he got a cancer because of where he was working. Amen. Mm-hmm. After selling everything, getting there, he was now so sick. Because where they took them to work in Japan was somewhere that had been polluted. But they were giving them a lot of money. But you don't go there and come back safe. Mm-hmm. And this man came home after some years and died at home. Mm-hmm. They sold everything. Ich erinnere mich an eine Familie in Nigeria, die ihr ganzes Land, ihr ganzes Haus verkauft hat, wirklich ihr ganzes Hab und Gut verkauft hat, damit sie ermöglichen könnten, dass ein Verwandter aus der Familie ins Ausland reisen kann, nach Japan reisen kann, um dort ein Leben sozusagen zu leben. Und dieser Mann war dann auch dort und hat an einem Ort gearbeitet, wo es sehr schwierig war, also von den Gesundheitsbedingungen her, wo die Luftverschmutzung sehr stark war, und an einem Ort gearbeitet hat, wo es einfach körperlich sehr hart war und auch gesundheitlich sehr schädlich war. Und nach einigen Jahren, nachdem dieser Mann in Japan war, kam er dann wieder zurück in Nigeria mit Krebsleiden. Und er hatte dann einen Krebs und ist dann in Nigeria verstorben, nachdem man alles verkauft hat und all die ganze Mühe und all den Schweiß, den man dazu gesetzt hat, und es war alles am Ende des Tages umsonst. Et je connais oui une famille qui a ils ont tout vendu pour qu'un membre de la famille puisse voyager au Japon pour qu'il travaille aussi là-bas, et ils ont tout fait, ils ont aussi reçu cet argent, et puis cette personne, cet membre de la famille est voyagé au Japon, et puis après des années, quand il est rentré, il avait le cancer, parce que la place où il travaillait, c'était vraiment très dangereux pour la santé, parce que là où il travaillait, il avait aussi la pollution de l'air, et c'était très difficile de travailler là-bas, donc il est devenu malade, et puis tout était pour rien, parce que c'était même dangereux pour son santé. I myself am ready to sell whatever it will take me to sell so that we can have, because I know what he revealed to me, so that we can have, we can be where he wants us to be. Ich persönlich habe mich dazu entschieden, wirklich alles zu verkaufen. Ich bin bereit, alles aufzugeben, alles zu verkaufen für Christus Jesus, damit ich da bin, wo er mich haben möchte. Et même moi, je suis vraiment prête à de tout vendre pour Jésus-Christ, parce que je sais ce qu'il m'a révélé, et puis je sais aussi, je connais ses projets pour que je sois aussi là où Dieu veut que je sois. We just read out of Apostle that said they sold land, they sold houses, they sold things. They might even need the land, the houses, and other things. But to be there for Christ was more important for them. Wir haben gerade in Apostelgeschichte gelesen, dass they might even need them, but to be there for Christ Jesus was more important for them. Wir haben eben in Apostelgeschichte gelesen, dass diese Menschen bereitwillig ihre Besitztümer und ihr Hab und Gut verkauft haben, aber es kann auch sein, dass diese Menschen dieses Land und diese Besitztümer eigentlich gebraucht haben und diese Häuser gebraucht haben, aber sie haben die Tatsache, dass sie für Christus Jesus da sind und Christus Jesus an erster Stelle gesetzt haben, das höher erachtet als die Besitztümer, die sie haben. Und deshalb waren sie auch in der Lage, diese ganzen Sachen zu verkaufen. Et les gens, oui, d'acte 4, seulement parce qu'ils ont vendu tous leurs biens, ça signifie pas qu'ils n'avaient pas besoin de leur maison, de leurs chaussures ou de cet argent. Mais pour eux, c'était plus important d'être là pour Jésus-Christ que d'avoir des choses mondaines. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Amen. Myself and my husband, we have been discussing it. Those to meet concerning the television house, the broadcasting and everything. We just want it to be like that of CNN. We are everywhere, all over the world. You can just listen to the gospel, the true gospel of Christ. Mm-hmm. Und auch ich und mein Ehemann haben uns bereits haben schon angefangen, uns über das Fernsehhaus auszutauschen, das wir bald in Nigeria. Because he himself has been working in television before, so he knows a little bit of concerning it, how it is. So we are discussing it together, how who to meet and what to do over there. Noch ich und mein Ehemann haben uns bereits über das Fernsehhaus in Nigeria ausgetauscht, welche Menschen wir treffen sollten oder welche Menschen wir kontaktieren sollten in Bezug darauf, weil mein Mann in der Branche halt auch wegen der Vergangenheit auch weiß, welche Menschen man kontaktieren könnte. Und wir haben uns das sozusagen so vorgestellt, dass wir wirklich einen Channel haben wie CNN, wo in der ganzen Welt die Wahrheit von Jesus Christus ausgestrahlt werden kann. Et même mon mari et moi, on a aussi parlé aussi de notre projet parce que, comme j'ai déjà expliqué le dimanche passé, on veut avoir une maison de production où on partage le message à la télévision. Et le fait que papa a aussi travaillé dans cette branche, donc il travaille aussi avec des films et puis avec des gens qui travaillent à la télé. Papa aussi, il a des connexions, c'est ça pourquoi on a même parlé de ça, comment s'arranger, comment faire, comment voir ou bien rencontrer pour que le message soit aussi partagé au monde entier, comme dans CNN ou bien BBC, donc des chaînes. Oui. Praise the Lord. Hallelujah. And those of you that have started responding for the Ministry Television House in Lagos, thank you so much, because some have started responding. Amen. Und an diejenigen, die bereits in Bezug auf das Fernsehhaus in Nigeria Rücksprache gegeben haben, möchte ich mich für diejenigen bedanken, weil wir schon Rückmeldungen bekommen haben von einigen Geschwistern. Et puis pour les gens entre nous qui ont déjà répondu à ce projet, qui ont été déjà là pour ce projet, je aussi me remercie aussi à vous. Thank you for being there for Christ Jesus. Amen. Danke, dass ihr für Christus Jesus da seid. Merci que vous êtes là pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. That's the place I want us to go to. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 31. Matthäus 25, Vers 31. Matthieu 25, verset 31. When the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory.